Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 29 bis 30. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Gott segne dieses Wort. Sein Körper. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über Christus Körper, Christus Leib. Und in Vers 30 heißt es, wir gehören zu seinem Leib. Und wenn wir uns das mal genauer ansehen, dann verstehen wir, dass wir Teile Christus Körper sind. Also Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist die Glaubensgemeinde. Wir, also alle Menschen, die wir Teile Christus Körper sind. Das ist die Kirche. Und das ist das, was uns die Bibel lehrt und uns auch sagt. Das ist Gottes Wort. Und wir sind auch ein Körper mit vielen Teilen. Also wir wollen eben hier auch verstehen, dass wir unseren eigenen Körper nicht hassen, sondern liebevoll für ihn sorgen. Wie auch Christus für seinen Leib sorgt, die Gemeinde nämlich sorgt. Ja. Und das macht uns Mut und ermahnt und ermutigt uns, uns auch um andere zu kümmern. Also Menschen, die nicht nur sagen, dass sie Jesus Christus folgen, sondern die wirklich Jesus Christus folgen, einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben und wirken, ja. Und dieser Vers macht uns Mut, dass wir eben uns um andere kümmern. Nicht nur so tun, als ob wir uns um andere Menschen kümmern, sondern dass wir uns wirklich um andere kümmern. Und lest nochmal hierzu durch im ersten Korintherbrief, wo Paulus ausschreibt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 31. Das ist ein Körper mit vielen Körperteilen. Ja, so sinnbildlich, ja, aber schau mal, was er da schreibt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 31. Und schaut mal, wie wir, die Jesus Christus folgen, als Glaubensgemeinde, egal wer wir sind, den Körper bilden mit Christus an der Spitze, unser Jesus Christus. Wie gesagt, das ist, was Kirche ist. Das ist Gottes Körper, das ist Christus Körper. Und es ist kein Gebäude und nichts anderes. Ja, darauf kommt es an. Und Jesus Christus hat uns eben, wie gesagt, lädt uns ein, dass er uns hilft, um unserem eigenen Körper zu kümmern, Herz, Seele, Verstand, Geist, aber eben auch, dass wir uns um andere kümmern, mit Gottes Hilfe, wie der Heilige Geist uns das lehrt und mitteilt, und darauf kommt es an. Lest auch mal durch den ganzen Epheserbrief, da geht es um spirituelle Dinge, ja, das vor allem im sechsten Kapitel, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, und Paulus gibt eben den Menschen dort und uns auch heute sehr gute Hinweise, uns zu verstehen, unsere Identität in Christus haben und wahrnehmen, unsere Herzen, die Christus zugewandt sind, wie Jesus Christus uns dann hilft, durch sein Blut, das er vergossen hat, am Kreuz, und uns hilft, unsere persönliche Beziehung mit ihm zu wachsen. Und darauf kommt es an. Wir sind also Gottes Körper. Und das lädt uns ein, Christus lädt uns ein, in und durch ihn zu wachsen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Epheserbrief. Erinnern uns, dass wir, die wir Christen sind, den Körper bilden, mit dir an der Spitze, unserem Jesus. Und wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du uns hilfst, unsere Beziehung mit dir zu stärken, durch dein Wort tagtäglich in der Bibel uns aufhalten, und dass du uns Mut machst, auch anderen Menschen